Grüßen absondern salziges Nass. Netzhaut wie Hornhaut mit Aderlass. Genitale Geschmacksknospen fallen schleimig zu Boden. Die stumpfe Rasierklinge am Hodensack. Die Vorhaut scheint auf der Haut. Aus ihrem Innern sickert grinnendes Blut. Rasante Gerinnung seiner Wahrnehmung. Geschockte Mann in Zellenstücken.